Diskussion. Es ist besser, mit 20 auszuziehen, als mit 30 immer noch bei den Eltern zu wohnen. Führen Sie mit Ihrem Prüfer, Ihrer Prüferin über die obige Aussage ein Gespräch, indem Sie Ihre Argumente dafür oder dagegen aufzählen. Reagieren Sie auf die Gegenargumente Ihres Gesprächspartners. Vorsicht! Er, sie, wird Ihnen widersprechen. Sie müssen dabei über die folgenden Gesichtspunkte diskutieren. Konflikte mit den Eltern, finanzieller Hintergrund der Selbstständigkeit, Spaßfaktor, Frage der Verantwortung. Sie beginnen das Gespräch. Sie haben dafür ca. 5 Minuten Zeit. Muster. Irgendwann werden die Kinder flügge, weil sie nicht mehr unter der Obhut der Eltern sein wollen oder können. Je früher sie ausziehen, desto besser ist es sowohl für sie als auch für ihre Eltern. Daher stimme ich der obigen Aussage zu. Jugendliche haben Anspruch auf Freiheit und Selbstständigkeit. Und mit 20 macht es mehr Spaß, mit Studienfreunden eine WG zu teilen. Wenn sie in einer anderen Stadt studieren, müssen sie sowieso das Familiennest verlassen. Und die meisten sind reif genug, um Verantwortung zu lernen. Die denken mit Recht, es muss Schluss sein mit der Bedienung und dem kostenlosen Luxushotel namens Elternhaus. Das ist ein natürlicher Prozess in der seelischen Entwicklung der Jugendlichen, sich ausprobieren und auf eigenem Fuß stehen zu wollen. Das klingt sehr reif, aber Sie werden doch nicht abstreiten wollen, dass der Nachwuchs finanziell nach wie vor von den Eltern abhängig bleibt, auch wenn er auszieht. Und ob? Sie verdienen ja noch nicht. Selbstständigkeit und alleine wohnen sind nicht immer ein und dasselbe Paar Schuhe. Das stimmt. Aber über 25 das All-Inklusiv-Paket bei Mama in Anspruch zu nehmen, ist ziemlich erbärmlich. Da sollte man schon selbst für die Lebenshaltungskosten aufkommen. Außerdem bin ich der Ansicht, dass man jeden Tag eine Party schmeißen kann, wenn meckernde Eltern außer Reichweite sind. Oder etwa nicht? Junge Menschen wollen mit dem Haushalt nichts am Hut haben. Sie sagen, sie müssten sich auf das Studium konzentrieren. Das neue Appartement kann so leicht zum Schweinestall werden. Gut, gut. Das müssen Jugendliche in Kauf nehmen. Dafür könnte das eine Lösung für die vermehrten Generationskonflikte sein, wenn sie sich nicht länger mit ihren Eltern vertragen können. Eine Art Ausweg. Klar, Eltern haben das Recht, ihr Veto einzulegen, das heißt, das Ausziehen strikt zu verbieten. Aber ich neige zu der Annahme, dass dies ein strategisch sehr schlechter Schachzug von Seiten der Eltern wäre. Apropos Schachzug. Eltern wissen genau, dass ihre Kinder scheitern werden. Das könnten Jugendliche sich ersparen, wenn sie gar nicht erst ausziehen. Es ist aber einen Versuch wert. Doch wenn 30-Jährige schon richtig Geld verdienen und trotzdem auf Kosten der Eltern schmarotzen, das geht für mich über alle Grenzen. Nutzen ziehen, mehr Freiheiten haben wollen, aber die Eltern als unerschöpfliche Geldquelle ansehen? Das würde ich ätzend finden. Besser, man wird selbstständig oder gibt zumindest Kostgeld zu Hause ab.